Bei Antenne Düsseldorf wird jetzt der Bürgerfunk ausgestrahlt. Die redaktionelle und produktionstechnische Verantwortung liegt bei den Bürgerfunkgruppen. Das reguläre Programm von Antenne Düsseldorf hören Sie wieder in einer Stunde. Lernen ist wie Rudern gegen den Strom. Sobald man damit aufhört, treibt man zurück. Mit uns sitzen Sie im richtigen Boot. ASG Bildungsforum. That we can be. We have not the time or the right to judge each other. It's one life, and there's no return and no deposit. One life. So make sure you like what's in your closet. From a different angle. Your life is a sham till you can shout out, I am what I am. I am what I am. Guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer. Sie sind bei Aktuelles aus Düsseldorf. Am Mikrofon begrüßt Sie sehr herzlich Ihre Rosemarie Theis. Mein Thema heute Abend, 100 Jahre St. Martinus Krankenhaus in Düsseldorf. Dafür muss man froh sein, dass es dieses tolle Krankenhaus gibt. Und ich möchte erstmal von dieser Stelle sehr herzlich gratulieren. 100 Jahre St. Martinus Krankenhaus Düsseldorf, das ist eine eigene Sendung wert, mindestens. Das schaffen wir heute nicht. Aber ich habe mir einen Gast eingeladen, der uns sehr viel dazu erzählen kann. Nicht nur zu dem Haus, sondern über sich selber. Denn er ist der Chefarzt Dr. Randolf Widder. Guten Abend, Herr Dr. Widder. Ja, guten Abend, Frau Theis. Ich freue mich sehr, dass Sie meiner Einladung gefolgt sind. Denn ich finde, das ist so ein tolles Thema, das Krankenhaus und die Augenklinik und die Augenerkrankung. Darüber müssen wir reden. Herr Dr. Widder, 100 Jahre Martinus Krankenhaus ist kein städtischer Träger. Wer ist denn der Träger? Können Sie etwas dazu sagen, bitte? Also der Träger des Krankenhauses ist ein Orden aus dem Westerwald. Das sind die armen Dienstmägde Jesu Christi. Das fing an damit, dass die Ordensgründerin Katharina Kaspar nach Düsseldorf gekommen ist, da eine Krankenversorgung in Bilk betrieben hat. Und daraus ist dann später das Krankenhaus entstanden. Katharina Kaspar ist übrigens auch letztes Jahr heilig gesprochen worden. Ja, wunderbar, hat viel Gutes bewirkt. Das können wir ja ein andermal beleuchten. Heute beleuchten wir Sie. Herr Dr. Widder, wie lange sind Sie denn schon im Haus? Jetzt im 15. Jahr am St. Martinus Krankenhaus. Wo waren Sie vorher? Vorher war ich 11 Jahre an der Universitätsklinik in Köln. Also das Martinus Krankenhaus ist ja ein vergleichsweise kleines Haus. Aber die Augenklinik ist so speziell, so besonders gut, dass man sagen kann, sie ist eine kleine Uniklinik oder eine große. Unsere Abteilung ist recht groß, gibt es auch schon sehr lange und hat halt auch viel Zuspruch erfahren in den letzten Jahren. Und die Abteilung ist, wie gesagt, relativ groß, lässt sich vergleichen mit kleineren Unikliniken. Also die Patienten, die zu Ihnen kommen und von Ihnen operiert werden, die müssen nicht immer nach Hause, die können auch dort bei Ihnen übernachten beziehungsweise ein paar Tage da bleiben zur Beobachtung, wenn Sie niemanden haben, der Sie zu Hause versorgt. Ist das richtig? Ja, das ist das Gute am Krankenhaus heutzutage. Viel wird ja bei den niedergelassenen Operateuren noch operiert, aber bei uns können wir halt auch die Fälle behandeln, die ein Bett brauchen und einen stationären Aufenthalt. Ja, und Sie sind dann auch gleich weiter unter medizinischer Beobachtung, was ja auch sehr wichtig ist. drive down to New Orleans. That city, it's pretty, historic scenes. We'll take you, parade you down Bourbon Street. Then a lot of hot spots, you'll see all the big shots down on Bourbon Street. Pick up the guys at the taxable. Yes. Dr. Widder, Ihre Spezialgebiete. Können Sie die mal bitte nennen? Also meine Spezialgebiete, ich bin am St. Martinus Krankenhaus Chefarzt für den vorderen Augenabschnitt, den hinteren Augenabschnitt, also Netzhaut, das macht der Dr. Rössler. Und meine Spezialgebiete im vorderen Augenabschnitt, das sind halt die Chirurgie der Augenlinse, des grünen Stars, auch Glaukom genannt, und auch die Lidchirurgie und auch die Schielchirurgie. Welches ist denn die häufigste, weltweit häufigste OP in der Medizin? Also wenn man mal absieht von den Medikamenteninjektionen, die in den letzten Jahren sehr gekommen sind, dann ist das die Operation des grauen Stars. Das heißt also eine Entfernung der trüben Augenlinse und das Einsetzen einer Kunstlinse, damit der Patient wieder einen klaren Durchblick hat. Herr Dr. Widder, wie kommt das eigentlich, dass so viele Menschen an dieser Krankheit leiden? Ja, ich glaube, das liegt eher daran, dass die Menschen halt, es ist eine altersabhängige Erkrankung, dass die Menschen eben immer älter werden und dass das deshalb einfach häufiger auftritt. Und dann muss man auch sagen, medizinisch vor 300, 400 Jahren hatten die Menschen halt auch andere Probleme als die Augenlinse, weil sie eben auch früher an Krankheiten verstorben sind. Also altersbedingt kann man nichts tun, um dem vorzubeugen? Leider nicht. Das ist, gibt bisher noch keine Möglichkeit, da vorzubeugen. Beim grauen Star, also der Trübung der Augenlinse. Es werden zwar so Medikamente beworben, die das leisten sollen, aber da bin ich sehr skeptisch. Da gibt es auch keinen Nachweis, dass das tatsächlich erfolgreich ist. Ja, und dann Glaukom ist der grüne Star, ja? Das ist der grüne Star, ist im Grunde eine komplett andere Erkrankung. Das handelt sich hier um die Schädigung des Sehnervens durch einen erhöhten Augendruck. Und wie merkt der Patient das? Das Fatale an der Erkrankung ist, dass der Patient das eigentlich gar nicht merkt. Das merkt er erst, wenn es fast schon zu spät ist. Wenn schon über 90% des Sehnervens zerstört sind, dann bricht das Gesichtsfeld zusammen und der Patient merkt eine Einschränkung des Sehens. Das ist natürlich dann ein sehr weit fortgeschrittenes Stadium. Und was macht man da? Was machen Sie da? Da können wir die Erkrankung leider nicht rückgängig machen. Was wir machen können, ist die Erkrankung aufhalten, indem man den Augendruck senkt. Und praktisch das, was der Patient an Sehen hat, kann man dann noch erhalten. Und das kommt auch häufig vor bei Ihnen, oder? Das ist eine unserer häufigen Erkrankungen. Da sind wir schon spezialisiert drauf. Ja. Aber der graue Star steht ganz oben, ja, an erster Stelle, was die Häufigkeit betrifft. Die häufigste Operation ist sicherlich die des grauen Stars. Wir haben letztes Jahr 3.300 Operationen am grauen Star durchgeführt. Von insgesamt über 10.000 Operationen, die wir jedes Jahr am St. Martinus Krankenhaus an den Augen durchführen. Happy Hour, mitten in der Nacht. Sexy, alles tanzt, alles lacht. 40 Grad am Dancefloor. Hula-Baloo. Sagst du in mein Ohr? Was ist denn Hulapalu? Was gehört denn da dazu? Macht man beim Hulapalu vielleicht die Augen zu? Kann man beim Hulapalu die Sternwald sehen? Sag mir, wie soll das gehen? Odi, odi, odi, odi, odi, odi, odi, odi, odi, odi, odi. Du hast du gesagt und puh, hab ich gedacht, was nur du mit mir machst, wenn nur du für mich lachst. Ich und du und nur der Mond schaut zu, dann sagst du Hulapalu, Hulapalu, Hulapalu. Was ist denn Hulapalu? Sag mir, wo kommt es her? Wie schreibt man Hulapalu? Was ist das? Bitte sehr. Ich glaub nur Hulapalu ist nicht ganz jugendfrei. Du sagst nur, was ist schon dabei? Odi, odi, odi, odi, eh. Odi, odi, odi, odi, eh. Odi, odi, odi, odi, eh. Odi, odi, odi, eh. Hast du gesagt und puh, hab ich gedacht, was nur du mit mir machst, wenn nur du für mich lachst. Ich und du und nur der Mond schaut zu, dann sagst du Hulapalu. Du hast du gesagt und puh, hab ich gedacht, was nur du mit mir machst, wenn nur du für mich lachst. Ich und du und nur der Mond schaut zu, dann sagst du Hulapalu. Odi, odi, odi, odi, Hulapalu. Odi, odi, odi, odi, odi, odi, odi, odi, odi, odi, odi, odi, odi, odi, odi, odi, odi, odi, odi, odi, odi, odi, odi, odi, odi, odi, odi, odi, odi, odi, odi, odi, odi, odi, odi, odi, odi, odi, odi, odi, odi, odi, odi, odi, odi, odi, odi, odi, odi, odi, odi, odi, odi, odi, odi, odi, odi, odi, odi, odi, odi, odi, odi, odi, odi, odi, odi, odi, odi, odi, odi, odi, odi, odi, odi, odi, odi, odi, odi, odi, odi, odi, odi, odi, odi, odi, odi, odi, odi, odi, odi, odi, odi, odi, odi, odi, odi, odi, odi, odi, odi, odi, odi, odi, odi, odi, odi, odi, odi, odi, odi, odi, odi, odi, odi, odi, odi, odi, odi, odi, odi, odi, odi, odi, odi, od A candy-colored clown they call the Sandman tiptoes to my room every night, just to sprinkle stardust and to whisper, "Go to sleep, everything is all right." I close my eyes, then I drift away into the magic night. I softly say a silent prayer like dreamers do. Then I fall asleep to dream my dreams of you. In dreams I walk with you. In dreams I talk to you. In dreams you're mine all the time. We're together in dreams, in dreams. But just before the dawn, I awake and find you gone. I can't help it, I can't help it if I try. Was ist denn eigentlich mit der Lidchirurgie? Was muss man sich darunter vorstellen? Ja, Lidchirurgie, das sind wir jetzt nicht so fokussiert auf die Schönheitschirurgie. Das ist jetzt nicht unser großes Thema. Es gibt tatsächlich auch Erkrankungen am Lid. Zum Beispiel kann das Lid sich nach innen drehen. Kann man sich vorstellen, dass die Wimpern eben über die Hornhaut scheuern oder das Lid ist nach außen gedreht. Da hat man ein rotes Auge, das Auge tränt oder die Tränenwege sind verstopft. Und auch natürlich gibt es Tumore am Lid, die man entfernen kann. Und am Lid ist natürlich nicht sehr viel Platz. Deshalb muss man da sehr sorgfältig vorgehen und man muss das natürlich so machen, dass man das nachher wieder, wie soll ich sagen, mal platt gesagt, zunähen kann, damit der Patient immer noch ordentlich aussieht. Das ist ja schön, ist ja beruhigend. Herr Dr. Widder, Sie sagen, das gab es eigentlich schon immer, den grauen Star. Wie hat man das denn früher behandelt? Also das hat man in der Tat in sehr frühen Jahren schon behandelt. Da waren die alten Ägypter schon zugange, da hat man natürlich gewartet, bis der graue Star so weit fortgeschritten war, dass die Linse weiß war, der Patient konnte nichts mehr sehen. Dann ist man tatsächlich mit so langen, spitzen Nadeln ins Auge gegangen und hat die Linse einfach runtergedrückt. Das hatte tatsächlich auch eine gewisse Chance. Die hatte natürlich auch eine hohe Komplikationsrate, aber das waren dann oft so Wandersleute. Und bis sich die Komplikationen eingestellt hatten, da waren die schon wieder in der nächsten Stadt unterwegs. Und der arme Patient blieb alleine mit seinem Leid. Sozusagen, leider ja. Furchtbar. Na gut, dass wir heute leben, da haben wir andere Möglichkeiten. The preacher talked with me and he smiled. Said, come and walk with me. Come on, walk one more mile. Now for once in your life, you're alone. But you ain't got a dime, there's no time for the fool. I just gotta get a message to you. Und Sie haben eine neue Technik entdeckt. Das ging durch die Presse. Und haben Sie das entdeckt oder erarbeitet? Oder haben Sie das überhaupt von jemandem übernommen? Können Sie dazu bitte etwas Erklärendes sagen? Also die Linsenchirurgie, die ist heutzutage sehr weit fortgeschritten. Man entfernt die Linse mit einem kleinen Stift, aus dem kommt Ultraschallenergie und damit wird die Linse zerkleinert und abgesaugt. Und natürlich, heute ist ja auch der Laser in aller Munde, man kann das eben heute auch mit einem Laser machen. Und das ist das, was wir eben durchführen seit dem letzten Jahr. Da hatten wir eine großzügige Spende vom Förderverein für Augenheilkunde und von der Arvin-Nihaus-Stiftung und konnten dann als einzige Klinik in Düsseldorf diesen Laser anschaffen. Warum sind Sie da die einzige Klinik? Können die anderen sich diese Technik nicht leisten oder sind die noch nicht so weit mit ihrer Behandlungsmethode? Naja, man muss dazu sagen, die herkömmliche Methode, die ist schon sehr gut. Die ist auch in den allermeisten Fällen schon ausreichend. Und jede Klinik hat natürlich auch ihren Schwerpunkt. Und unser Schwerpunkt liegt eben auch auf der Linsenchirurgie. Und deshalb setzen wir uns da besonders ein. Wie kommt das denn eigentlich, dass Ihnen das aufgefallen ist, diese neue Technik? Wurde das an Sie herangetragen oder bekommt man das mit durch die Presse? Oder ganz speziell natürlich, wenn Sie Versammlungen haben oder wie nennt man das, Zusammenkünfte mit anderen Experten, so ähnlich wie Sie sind. Genau, wir haben sehr viele innovative Methoden am St. Martinus Krankenhaus etabliert, insbesondere auch in der Chirurgie des grünen Stars und wir tragen diese Ergebnisse auch regelmäßig auf Kongressen vor und da findet eben ein intensiver Austausch statt mit den Kollegen aus anderen Städten und auch aus anderen Ländern. Und dann wird man eben auch mal aufmerksam, wenn es eine neue Methode gibt. Für mich ist immer entscheidend, wenn jemand ist, dem ich vertraue, einem Augenarzt, der gut ist, dem ich vertraue und der mir sagt, das ist eine gute Methode. Da weiß ich, okay, da muss ich mich mal umschauen. Ja, dann schauen Sie sich aber erst mal um und führen die nicht sofort ein, nein? Nein, ich bin dann damals bei dem Laser bin ich auch nach Stuttgart gefahren. Da ist der Professor Sauder, der hat das sehr vorangetrieben und da habe ich mir das erst mal angeschaut, auch lange mit ihm gesprochen. Und dann bin ich zu dem Entschluss gekommen, dass das auch für uns eine gute Sache wäre. Ja, und wieso machen das keine anderen Augenkliniken in Düsseldorf? Ja, wir haben ja drei Augenkliniken, wie gesagt. Die anderen Kliniken haben eben andere Schwerpunkte. Vielleicht machen sie es noch. Dafür haben die eben andere Dinge, die wir vielleicht nicht haben. Dann, ja. Ja, kann ich verstehen. Jeder spezialisiert sich, ja. Cuando era pequeño, sin preocupación en el corazón, sigo viendo aquel momento, se desvaneció, desapareció. Ya no te creo, ya no te deseo, eo. Solo te veo, solo te deseo. No sé. sigo sin tu mirada. Dime, Sofía, ¿cómo te mira? Dime, ¿cómo te mira? Herr Dr. Weder, vorbeugen geht gar nicht. Nehmen wir mal an, dass man zum Beispiel sagt, schützen Sie Ihre Augen vor grellem Licht, vor Sonnenlicht. Wie geht man überhaupt, wie wirkt das Sonnenlicht auf das Auge? Können Sie dazu was sagen? Ja, sagen wir mal so, es gibt tatsächlich Erkrankungen, da hat man so Verbrennungen auf der Netzhaut festgestellt und hat sich einen Riesenkopf gemacht, wo das wohl hergekommen ist, und hat man festgestellt, das war bei uns in der Kölner Klinik damals, da waren das zwei Geschwister, die haben immer gespielt, wer guckt am längsten in die Sonne. Sowas sollte man natürlich vermeiden. Die anderen Schäden durch die Sonneneinstrahlung, die werden diskutiert, jetzt für die Linse oder andere Erkrankungen. Ob das wirklich so relevant ist, das ist noch nicht abschließend geklärt. Ja, also Sonne kann gefährlich werden, wenn man eben so unvernünftig ist und total in die Sonne guckt. Aber anders vorbeugen geht gar nicht. Beim grauen Star hat man keine Möglichkeit vorzubeugen. Und bei dem grünen haben Sie ja eben gesagt, das bedeutet also bei Zeiten den Augen Druck kontrollieren lassen. Man selber merkt es ja nicht, ob es da was nicht in Ordnung ist am Auge. Also bei der normalen Erkrankung, der Glaukomerkrankung oder Erkrankung des grünen Stars, merkt man es nicht. Man merkt es halt erst, wenn es sehr fortgeschritten ist. Aber man kann hingehen und vorher das Auge testen lassen, eben den Augendruck messen lassen, und man kann auch den Sehnerv anschauen lassen vom Augenarzt, ob da schon Verdachtsmomente sich ergeben. Und dann kann man in der Tat rechtzeitig den Augendruck senken und so Schlimmeres verhüten. Das ist eine Möglichkeit hier. Wie ist das denn eigentlich, wenn Sie Ihre Patienten untersuchen? Mit dem Hinblick darauf, ihr ist grauer Star, den müssen wir behandeln, den müssen wir operieren. Entdecken Sie da auch andere Krankheiten oder schauen Sie da gar nicht so hin, dass Sie sagen, nein, ich konzentriere mich total auf den grauen Star? Also wir sind ja auch eine Klinik, eine Ausbildungsklinik, und wir untersuchen immer das Auge komplett. Und in der Tat ist tatsächlich so, dass wenn jemand kommt wegen eines grauen Stars, dann kann man schon mal entdecken, dass der Augendruck zu hoch ist, dann kann man da was machen. Oder man sieht schon mal am Lid Veränderungen, denen man nachgehen sollte. Also das ist in der Tat so, ja. Also Sie sehen sich immer das ganze Auge an. Das ist ja sehr beruhigend, denn ich hatte mir schon häufig gedacht, wer weiß, ob da noch was anderes ist. Aber wenn Sie da alles sehen, dann kann man dann beruhigt von Ihnen gehen. Sie haben sich alles angeschaut, und wenn Sie sagen, es ist in Ordnung, dann ist das in Ordnung. Wunderbar. Go. If you should go, if you should go, if you should go, if you should go, if you should go, if you should go, if you should go, if you should go, if you should go, if you should go, if you should go, if you should go, if you should go, if you should go, if you should go, if you should go, if you should go, if you should go, if you should go, if you should go, if you should go, if you should go, if you should go, if you should go, if you should go, if you should go, if you should go, if you should go, if you should go, if you should go, if you should go, if you should go, if you should go, if you should go, if you should go, if you should go, if you should go, if you should go, if you should go, if you should go, if you should go, if you should go, if you should go, if you should go, if you should go, if you should go, if you should go, if you should go, if you should go, if you should go, if you should go, if you should go, if you should go, if you should go, if you should go, if you should go, if you should go, if you should go, if you should go, if you should go, if you should go, if you should go, if you should go, if you should go, if you should go, if you should go, if you should go, if you should go, if you should go, if you should go, if you should go, if you should go, if you should go, if you should go, if you should go, Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie hören vielleicht, beziehungsweise Sie haben es längst gemerkt, dass wir heute über die Augenheilkunde sprechen, über das Martinus-Krankenhaus in Düsseldorf und ich den Chef der Augenklinik hier zu Gast habe, Herrn Dr. Widder. Herr Dr. Widder, Sie sagten, dieses neue Gerät, das Sie anwenden, das technische Gerät zur Operation des grauen Stars, das nennt sich wie? Das ist der Nanolaser. Nano, was heißt denn das? Das ist die Frequenz, mit der gelasert wird. Aha, und das ist wirklich so explosionsartig neu, ja? So, also es gibt es schon einige Jahre, muss man sagen. Das ist ja wie immer, wenn eine neue Methode kommt, dann ist sie am Anfang, ist das noch etwas holperig. Und wir können das eigentlich nur guten Gewissens einsetzen, wenn das auch schon länger besteht und die Kinderkrankheiten raus sind. Und das, glaube ich, ist jetzt der Fall. Ja, dann kann man Ihnen ja nur gratulieren dazu. Wie ist das denn für die Zukunft gedacht? Haben Sie sich mal überlegt, ob es vielleicht irgendwann und irgendwie was Neues entdeckt wird? Noch wieder neue, noch bessere Technik erfinden? Ja, das wird ja ständig versucht, die Dinge zu optimieren oder besser zu machen. Es gibt neben dem Nanolaser auch noch den Femtolaser. Das ist ein anderer Ansatz, dass man das per Laser operiert. Das ist auch schon sehr weit fortgeschritten. Möglicherweise wird es so sein, dass man gar keinen Operateur mehr braucht mit großem handwerklichen Geschick. Vielleicht macht tatsächlich mal der Laser irgendwann die meiste Arbeit. Das ist jetzt noch nicht der Fall. Noch muss der Operateur schon erfahren sein. Das Beste für den Patienten, das Schlimmste für mich wäre, wenn das einfach durch mal Augentropfen gäbe, mit denen der graue Star weggehen würde. Das wäre natürlich für den Patienten fantastisch. Ja, wenn wir an die Patienten denken, ist das natürlich, wäre das toll. Aber wir wollen ja nicht, dass sie arbeitslos wäre. Na, mir fällt schon was ein dann, ja. Ja, für Sie ganz persönlich, wohin wird denn Ihre Reise gehen, medizinisch und arbeitsmäßig gesehen? Haben Sie vor, hier zu bleiben am Martinus-Krankenhaus? Ja. Oder wollen Sie darüber jetzt gar nicht reden? Nö, ich habe das schon vor. Martinus-Krankenhaus haben, finde ich, ideale Bedingungen. Das ist, wie gesagt, von der Verwaltungsstruktur her auch so, dass man tatsächlich auch neue Technologien einführen kann. Das haben wir öfter schon gemacht bei der Operation des grünen Stars. Da waren wir sogar mal die zweite Klinik in Europa, die eine Methode eingeführt hat, die wir heute noch durchführen. Und das sind so Voraussetzungen, da macht es jedem Arzt Freude, da zu arbeiten. Ja, also kann man Ihnen nur gratulieren und für Ihre Patienten hoffen und wünschen, dass Sie recht, recht lange bleiben und sich das auch nicht irgendwie mal wieder anders überlegen. Drifting back and forth in love, just as makes my senses hard. Wie lange muss man denn warten, bis man einen Termin bei Ihnen bekommt? Das ist immer sehr unterschiedlich. Die Erfahrung zeigt, dass das so Mitte des Jahres sehr kurze Wartezeiten sind. Dann kommt so ein Schub. Vor Weihnachten möchte gerne noch jeder operiert werden, dann werden die Wartezeiten schon mal länger. In der Regel ist das Wochen, manchmal kann es Monate sein. Natürlich kann der Augenarzt, Sie werden ja in der Regel vom Augenarzt überwiesen, vom niedergelassenen Augenarzt. Wenn der uns sagt, das eilt hier, dann kriegen wir das natürlich auch schnell dahin. Aber man kann auch so als Patient zu Ihnen kommen und sagen, möchte gern von Ihnen behandelt werden, ja? Überweisung muss nicht immer sein, oder doch? In der Regel brauchen wir eine Überweisung vom Augenarzt. Aha. Ausnahme ist der Privatpatient, der sich ja seinen Arzt aussuchen kann, aber wir haben keine eigene Kassenzulassung. Daran liegt, das sind so verwaltungstechnische Dinge, an die wir da gebunden sind. Mhm. Und wenn jetzt jemand keinen Termin hat, aber ganz starke Beschwerden hat, darf der trotzdem zu Ihnen kommen und sagen, ich möchte gern von Ihnen behandelt werden? Oder müssen Sie den wegschicken zum Augenarzt? Nein, wir nehmen auch Notfälle an in der Klinik. Ja, das meinte ich, Notfälle. Ja, ich finde, in dem Haus herrscht eine ganz besondere Atmosphäre, nämlich eine sehr menschliche, sehr dem Menschen, dem Patienten zugewandt. Und das tut einem Menschen, der Schmerzen hat oder dem es nicht so gut geht, natürlich wahnsinnig gut. Und dieses gute Klima, das muss man mal hervorheben vom Krankenhaus und auch in Ihrer Abteilung. Herr Dr. Widder, unsere Zeit geht so langsam zu Ende, aber wir haben noch Zeit, um mal zu hören von Ihnen, was wünschen Sie unseren Patienten, die mit den Augenschwierigkeiten haben und nicht so richtig wissen, ist das eine vorübergehende Sache oder muss ich da einfach mal aufsuchen. Was empfehlen Sie denn? Ich empfehle denen halt frühzeitig zu ihrem niedergelassenen Augenarzt zu gehen. Man sieht also immer wieder, dass Patienten kommen, die relativ spät kommen, wo die Dinge schon sehr weit fortgeschritten sind. Das macht alle Operationen im Grunde komplizierter und das sind so Sachen, die man sich ersparen könnte. Es gab mal tatsächlich eine Dame, die war 80 Jahre alt, die hatte einen Hautkrebs am Lid und das war noch in meinen Kölner Zeiten und dann hat die gesagt, nee, das lasse ich nicht operieren, ich bin schon 80, was soll das denn? Und in der Tat, mit 90 kam sie wieder und da war das natürlich viel größer geworden. Selbst die hätte sich da sehr viel ersparen können an Aufwand. Und sie konnten ihr aber helfen. Ja, letztendlich schon, aber es war eben, ist dann eben immer aufwendiger. Ja, ja, klar. Also gut, bei Zeiten einen Augenarzt aufsuchen, am besten sie aufsuchen. Thank you. all your troubles away. Now I done declare this a good old jazz holiday. When the clock strikes 9:30, we'll step right down the line and we'll dance and do the twist, and not a movement will be missed. Oh, my sugar sweet, so get on your dancing shoes. Come on, my honey, we ain't got no time to lose. 'Cause when I'm blue and I lose my speed, a little jazz music's what I need. So I solemnly declare this to be a good old jazz holiday. Herr Dr. Wilder, das wäre es eigentlich so. Ich wünsche Ihnen ganz persönlich, Ihre Arbeit und dem ganzen Haus, dem Martinus-Krankenhaus, 100 Jahre. Ich wünsche Ihnen alles, alles Gute und viel Erfolg, dass Sie allen Patienten helfen können und die zufrieden sind. Aber trotzdem werden ja andere Patienten nachwachsen und die kommen dann alle zu Ihnen. Also arbeitslos werden Sie mit Sicherheit nicht, denke ich nicht. Letztes Wort hat immer mein Gast. Haben Sie noch etwas, was Sie auf der Seele drückt, was Sie noch loswerden möchten an unsere Hörerinnen und Hörer? Also wie gesagt, das lag mir schon in der Seele, hatte ich schon gesagt. Wenn Sie was bemerken, der Patient zum Beispiel am Lid oder so, gehen Sie rechtzeitig zu Ihrem Augenarzt und der wird Sie dann beraten, ob Sie in die Klinik müssen oder nicht. Je früher, desto besser. Gut. Liebe Hörerinnen und Hörer, das war's für heute Abend. Ich bedanke mich sehr herzlich für Ihr Interesse. Ich bedanke mich bei meinem Gast, Herrn Dr. Randolph Widder. Vielen Dank, Herr Dr. Widder, dass Sie bei uns waren. Auch, ja. Und ich bedanke mich bei unserem Toningenieur, Herrn Norbert Marbach. Ich wünsche Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, einen guten Donnerstagabend und verbleibe mit herzlichem Gruß, Ihre Rosemarie Theis. Da, da, da. With